Super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher Karl-Marx-Straße, Ecke Hermannstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein abgebrochener Zweig, der hier neben der Fernsprecher auf dem Boden liegt. Einige festgetretene, auf dem Boden festgetretene Kaugummis, eine Marlboro-Packung, einige Sternburg Export-Kronkorken sowie einige Kronkorken ohne Markenbezeichnung. Ansonsten, außer einem Aufkleber mit der Aufschrift Abolish Capitalism, Descent Network Org, hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.